auf der Straße zu was bringen willst, bind dich an niemanden. Lass nichts an dich ran, was du nicht in 30 Sekunden problemlos vergessen kannst, wenn du merkst, der Boden verzeiht. Thank you.